wenn man das letzte Mal dort rum. Und wie sich diese Madame Constanz den Männern aufdringt, das ist ja ausdruckslos. Ah, Frau Gärtnerin, ja gut, dass ich Ihnen sehe. Was macht er denn da? Oben am Fenster vom Schloss mit einer Serviette um den Hals und einem Fasanbügel in der Hand? Wo bleibt er denn? Ich warte mit dem Essen. Ich nicht, ich hab schon gegessen. Was, auf dem Schloss? Bei der Kammerfrau in der Kammer. Ja, sehr gut gespeist. Das war der erste Fasan, dem ich die letzte Ehe angetan hab. Mit diesem Biegerl ist seine irdische Hülle in der meinigen begraben. Es ist aber sehr unschicklich, dass er dort schmarotzt. Ich werde mir das verbieten. Sich können Sie verbieten, was Sie wollen, aber mir nicht. Ich stehe nicht mehr unter Ihrer Tyrannei. Ich habe eine andere, eine bessere Kondition angenommen. Was wäre das? Ja, warten Sie ein bisschen. Ich muss Ihnen was übergeben. Gleich bin ich wieder da. Kammerfrau, ich kenne dich. Das ist dein Werk. Eine Witwe, die selber einen Liebhaber hat, fischt der anderen den ihrigen ab. Das wird doch ein Witwenstückel ohne Gleichen sein. So, da ist jetzt die Suppe. Frau Gärtner-Flora, das sind die ehemaligen Kleider, die ich gegenwärtig nicht mehr brauche. Mein Kompliment. Ah, was ist das? Gerade mir auf den Kopf, dein Pinkel? Luzer Kern, bock er sich zum Kuckuck. Wird nicht gegessen? Nein, hab ich gesagt. Wer da nicht den Appetit verliert, der hat keinen zum Verlieren. Ich hab geglaubt, es ist die große Tafel in Zweien, bei der ich überflüssig bin. Ach, aus meinen Augen! Boshafter Schlingel, das! Also, er speist nicht da. Sie speist gar nicht. Und ich, der Ausgeschlossene, ich speise es für alle zwei. Unerforschliches Schicksal. Diese Anwandlung von Gerechtigkeit hätte ich dir gar nicht zutraut.